Der Mensa-Podcast. Ho, ho, ho. Wow, weihnachtliche Grüße vom Mensa-Podcast. Heute ist Nikolaus. Ach, heute ist Nikolaus, stimmt. Hat Nikolaus eigentlich irgendwas mit Weihnachten zu tun? Ich glaube, der sagt nicht mal ho, ho, ho. Was ist der Ausspruch vom Nikolaus? Was sagt er dann? Klopft er nur die Tür? Ich dachte sowas wie Servus, Kinder. Stopft oder euch, grüßt euch. Stopft euch den Süßkram rein, ihr Schweine. Ich dachte, der stampft nur von Weitem mit seinem Knecht Ruprecht. Wir haben übrigens vorhin in unserer Garage eine Rute gefunden. Das ist bestimmt die Originale von Knecht Ruprecht. Die originale Rute. Die sieht cool aus. Ja, Nikolaus, ja, schön. Zu sagen. Habt ihr früher auch immer die Schuhe rausgestellt, ja, oder? Als Kind? Ja. Was war so das Enttäuschendste, was dann drin war? Nichts. Wenn nichts drin nichts. War. Nichts. Das ist, okay, dann was war das zweitenttäuschendste? Ich fand immer... Ich glaube immer so Erdnüsse oder so. Genau, Erdnüsse waren immer drin. Ich weiß nicht warum, aber warum haben da immer alle Eltern Erdnüsse reingetan? Ja, bei mir? Mandarinen. So Mandarinen. Aber Mandarinen fand ich noch dann einigermaßen geil, aber ich sag mal Erdnüsse. Aber Mandarinen, da kommt es auch drauf an, die dürfen nicht zu lätschig sein. Also es gibt so Mandarinen, die sind, die müssen so knackig oder so prall sein, die Schnitze. Mandarinen ist ein heikles Thema, ja. Mhm. Das ist auch ein Glückskauf. Man weiß es vorher nicht. Ja. Bei Äpfeln kann man mit Klopftest und so weiß man, na, ist der mehlig oder nicht, aber Mandarinen kaufst. Und man kann die Sorte man kann sagen, ah, Jonathan genau. Mag ich eher ja, als ja. Irgendwie Mandarinen weiß ich nicht, kaufst du erst 3 Kilo und jetzt alles ein Scheiße. Das schon oder 5 Stück und die sind mega geil. Ja, und dann gehst du einmal weg und weiß nicht mehr woher. Wir haben ganz vergessen, unseren Gast vorzustellen. So. Ja, ich habe gedacht, wir kommen ja so loggerfloggig rein, um vielleicht potenzielle Nervosität direkt zu überbrücken. Ja, wir haben heute Annika hier. Hey, ho! Und eine Buddel rum. Es wurde auch schon rum getrunken. Nein, das war doch Schneckenschmalz. Naja, es war das Schneckenschmalz. Yeah. Ja, okay. Ihres Zeichens einigermaßen regelmäßige Mensagängerin. Seit Jahren, glaube ich. Jahren? Ja. Ja, aber Expertin, was den Mutter-Kind-Bereich angeht. Ja, das ja. Auf jeden das, Fall. Da müssen wir vielleicht später nochmal genauer einsteigen, würde ich sagen. Ja, und wie man das auch als mit Kindern am besten übersteht, dieses Getummel. Dieses Mensa-Getummel. Ja. Ist das ein Hard Life? Ich würde schon sagen, weil da sind ja viele ohne Kinder und oder die noch Kinder sind. Good call. Und dann muss man gucken, dass da nicht irgendwie überrannt wird oder irgendwie, keine Ahnung. Ah, okay. Dass die sich nicht dran stören, wenn die Kinder zu laut sind. Ist das, gab es da schon negative Erfahrungen? Nee, das jetzt nicht direkt, aber man kennt es doch irgendwie aus den Restaurants, wo sich Leute beschweren ohne Kinder. Die Kinder sind zu laut, die rennen ja rum, die sind ja Kinder. Und dann gibt es dieses Klischee von dem Deutschen, der das überhaupt nicht leiden kann. Und das Klischee von den Ausländern, die sich dran erfreuen, wenn Kinder laut sind. Und das natürlich finden. Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt oder nicht. Könnte schon ein Restaurant nennen hier in Freiburg, wo das passiert. Ich glaube, in Freiburg geht's, oder? Weil da ist ja auch dieses, da sind die Leute schon auch recht alternativ. Und zumal ist Freiburg irgendwie auch eine geburtsreiche Stadt. Aber wenn du jetzt in den Schwarzwald gehst... So. Egal, im Kolumbi sollte man vielleicht nicht... Ja, im Kolumbi kannst du aber nichts leisten, wenn du Kinder hast. True. Naja, in Herlen gibt es auch Kinder. Herlen? Ja. Da war oder ich in der Viere. In der Viere. Ja, aber ich glaube, da gibt es auch... Oder zum Beispiel beim Deutschen Kaiser. In der Viere. Da ist ja schon auch eher so... Was ist der Deutsche Kaiser? Ich dachte gerade, du meinst der echte, der frühere Deutsche Kaiser. Ich meine, das Restaurant, das es da gibt, wo ist das? Ist prunkvoll an der Güntherstaler Straße, an der Seite. Gegenüber vom Aldi. Genau. Ja, aber das ist nicht so richtig prunkvoll. Ich war da mal essen. Das ist so, macht von außen ein bisschen Eindruck, aber von innen ist das... Bürgerlich, ja. Bürgerlich. Nicht mehr und nicht weniger. Bürgerlich auf dem Boden geblieben, würde ich auch sagen. Okay. Ja. Aber lass uns mal von bürgerlichen Restaurants zu den richtigen Restaurants kommen, nämlich der Mensa. Ja. Und vielleicht mal in die vergangene Woche. Was es denn alles gab? Ihr wart sehr wenig. Ich? Ja. Ich habe den Plan von... Ein Blatt drunter, ach sehr so, gut. Da. Ah ja. Du warst nur einmal mit mir, oder? Am Mittwoch. Ja, ich finde aber es lädt auch gerade nicht so ein, weil man, wenn man nicht jetzt gerade in diesem kleinen Ring wohnt, in der Rempartstraße, dann weiß man nicht wohin und draußen ist auch einfach sackekalt. Korrekt. Aber trotzdem einmal gewagt und ich muss sagen, ich hab's vermisst. Du hast vermisst? Ich hab's vermisst, Mensa. War geil, oder? Ja. Also wir waren am Mittwoch zusammen, es gab die Gemüse-Gnocchi-Pfanne mit Pink Sauce und Schafskäse-Topping. Und es war mal wieder einmalig, muss ich sagen. Es war dieses Mal sogar mit leichter zitroniger Note. Es wurde mit Zitrone gearbeitet, ja, wirklich. Also ich glaube, da wurde wieder heimlich der Mensa-Podcast in der Küche gehört. Ja, ich glaube auch, ja. Der lief morgens um 7 Uhr. Ja, und dann Volume 30. Direkt so, beim Lieferant angerufen, der braucht noch 30 Kilo Zitronen. Zack, ausgepresst und drüber. Über die Sapsche. War das deine 5 von 5? War für mich eine 5 von 5. Ja. Und für dich? Was würdest du sagen? Ja, auf jeden Fall. Aber ich bin da, glaube ich, nicht so wählerisch wie ihr. Bei mir geht es nur darum, dass ich es nicht selber kochen und abwaschen muss. Nee, schon glücklich. Aber du hast es leer gegessen. Das passiert mal, sag ich mal, eher selten bei dir. Ja, aber auch einfach, weil ich ein Labersack bin und voll schnell voll. Also wie so ein Kind. Aber die Leute um mich herum freuen sich immer, wenn das übrig bleibt. Also... Das ja, ja, das aber es war super lecker. Ja, aber ich hatte auch eine kleine Tupper dabei. Ich glaube, da haben wir einen Schnuppen. Es war tatsächlich nicht so, also dein Tupper war grenzwertig klein. Ja, ja, ich wusste es nicht. Das hatte ich eigentlich, es war nur das Reservetupper, das ich von der Arbeit dabei hatte. Ja. Ich war nicht drauf. Also war die Portion kleiner, würde ich sagen. Die Portion bei Annika war auf jeden Fall kleiner als meine Portion. Ich hatte natürlich wieder die DG-Tupper dabei. Da wurde wieder reingeklopft, was ging. Also, ja. Aber ich meine, es hat ja gepasst. Du bist ja satt geworden. Was ich interessant fand, an der Kasse wurde man vor die Wahl gestellt, Löffel oder Gabel. Es gab nur eines. Ich habe natürlich todesmutig die Gabel gewählt, während Annika den Safe Call mit dem Löffel gemacht hat. Aber wir waren beide zufrieden, glaube ich. Aber Plastik, oder? Ja, Plastik. Aber gute Quali. Also es gibt andere Löffel, die knautschen viel schneller durch. Ja, und auch Gabeln, die gerne mal abbrechen und dann findet man so Plastikteile im Essen. Also eigentlich sollte man natürlich sein Besteck selber mitbringen, aber ich war vorher irgendwie unterwegs und habe es nicht mehr gepackt. Das war ein bisschen hast du ein Besteckset? Ja, so ein Armee. All in one. Wo man so aufklappt und dann ist da der Löffel. Und nee, habe ich natürlich nicht. Aber man kann ja einfach so Besteck aus der Küche mitnehmen. Ja, stimmt. Aber ich fand es zumindest mal interessant, dass sie ihm nur einen, aber sie geben einem nur eins. Zumindest kam das so rüber. Es wurde gefragt, Löffel oder Gabel. Vielleicht sind die Reserven ausgegangen. Vielleicht wollen die halt auch ein bisschen umweltmäßig. Ja, oder sie machen so Druck. Oder die wissen schon, A2021 hat dieses Plastikverbot für solche Gegenstände. Ach so, du meinst. In der EU, das ist schon der Vorrat knapp wird. Ja. Ich meine, das Gemüse-Gnocchi-Pfanne, das kannst du mit beidem essen. Das kannst du mit Löffel und mit Gabel essen. Das ist natürlich praktisch. Ich finde es tatsächlich besser mit Löffel. Weil du besser die Pink Sauce dann noch so mit dem Gnocchi aufhörst. Genau, so. Ich mag das aber nicht so gerne, wenn so viel Soße auf einmal reinkommt in meinen Mund. Deswegen dippe ich lieber mit der Gabel, wo ich einen Gnocchi aufgespießt habe, so ein bisschen in die Soße rein. Okay. Ja, das ist natürlich dann eine Typsache. Genau, so war das. Und weil wir es vorhin kurz schon drüber hatten, es war natürlich richtige Scheißwetter diese Woche. Hat es geregnet eigentlich? Es hat... vorher geregnet. Also es war alles nass quasi. Wow, und am Dienstag hat es ja auch noch geschneit. Dann gab es eine richtige... Habt ihr es nicht mitgekriegt? Doch, doch. Morgens hat es geschneit und dann gab es so eine richtig schöne Matschepampe überall. Ja. Und ich weiß nicht, wie schnell die weggeschmolzen war, aber boah, war die eklig. Aber man konnte nirgends sitzen eigentlich, oder? Man konnte quasi nirgends sitzen, es war aber trotzdem viel los. Also wir sind angestanden. 15 Minuten. Ja. Würde ich sagen. Und haben dann da hinten beim Karl-Rahmer-Platz, heißt der, glaube ich, da wo diese Holzbänke sind. Das ist crazy, ich weiß nicht, wie dieser Platz heißt. Ja, voll. Welche Holzbänke? Da, wo wir auch schon gesessen sind. Quasi hinterm KG4. Ah ja. Bei dem Wasserstrudel. Ja, ja. Bei dem Wasserstrudel, KG4. Ja, ja. Da war aber alles nass. Wir mussten uns irgendwie mehrere Servetten und eine gebrauchte Turn... Nee, was war's? Eine das gebrauchte war einfach die Jogginghose. Jogginghose, die ich dabei hatte. Ja. Hat man ja immer mal dabei, so eine Reserve. Du weißt nicht, was passiert als Frau. und auch als Mann. Ja, man nässt sich mal ein. Ein Schurz oder so. Man kann ja in der Mitte auch nicht aufs Klo gehen. Ich meine. Kann man nicht. Kann man gerade nicht? Doch. Kann man. Ja. Kann ich einfach rein. Also, du musst schon, glaube ich, was gekauft haben. Aber dann kannst du aufs Klo gehen. Ich habe ich bin durch die Schleuse, habe mein Essen geholt, bin schon wieder draußen. Ja. Kann ich dann einfach reingehen? Das weiß ich nicht. Da muss ich bestimmt anstehen. Das ist da nicht auch so ein Türsteher gewesen? Es gibt einen Türsteher, ja. Oh, ich war gestern in der Stadt und da war auch ein Türsteher vom wie heißt denn das, Galeria Kaufhof. Und der hat wirklich einen so reingewunken wie im Club und dann wieder so stopp. Oh, es war wirklich mal wieder so eine Club-Erfahrung. Ja. Richtig, es war richtig cool. Mit Club-Erfahrung. Ja, ja, so anstehen mit allen. Alle Läden jetzt so, nein, du nicht, haben. Wir warten hier. Es war schön. Okay. Jo, dann lass uns doch wieder zur Woche gehen. Da ihr alle nicht wart, würde ich sagen, wir machen das relativ kurz. Ich will nur noch was zum Dienstag sagen. Da gab es die Falafel mit Mango-Curry-Dip und Gemüse-Couscous-Salat. Und das war leider ein Reinfall. War das Rote-Bete-Falafel? Es war ein Rote-Bete-Falafel. Was ich ja positiv finde, die waren auch das Leckerste an dem ganzen Essen. Ich habe den Mango-Curry-Dip geskippt, weil ich den voll eklig finde. Aber das ist auch Geschmackssache. Aber der Gemüsesalat, ich habe den auch nicht mal ganz gegessen. Ich musste den am nächsten Tag dann entsorgen. Ich weiß nicht ganz genau, der war einfach lieblos. Das war ein bisschen Couscous und das Gemüse war halt so TK-Gemüse. Erbsen, Mais. Aber ich behaupte, der Couscous-Gemüsesalat ist meistens so. Ja, nee, manchmal ist da schon auch noch so ein bisschen Frühlingszwiebel, habe ich das Gefühl, drin. Ja. Das war jetzt nicht, irgendwas, nee. Das gibt es halt nicht gerade. Jetzt muss man halt auf die... Als würde es keine Frühlingsziele geben. Sie wäre jetzt irgendwie hier im Kartoffelwinter 1948, oder? Ja, aber die Mensa ist ja regional und saisonal. Ah, okay. Deshalb kauft ihr dann vielleicht keine Frühlingsziele und denkt so, ja, das wird schon passen. Ich fand es ein bisschen lieblos, muss ich wirklich sagen. Also, ja. Aber ey. Die exotischen Frühlingsziele. Ja. Ja, die muss man importieren aus den sonnigen Staaten. Naja. Sonst muss ich sagen, war die Woche... solide, Thai-Reispfanne mit Erdnuss-Dip am Donnerstag. Top Essen. Mega. Hast du dazu die Tofu-Taler genommen? Natürlich. Sind die gut? Ja, sehr gut. Okay. Überraschend. Das ist echt ein Traum, ja. Kann ich empfehlen, ja. Gutes Fertigprodukt. Würde ich so auch kaufen. Würde dir auch schmecken. Du hast auch diese Fake-Fisch-Taler mal gekauft. Die waren so Fisch-Taler. Keine Fisch-Taler, Fisch-Burger-Teile. So ein McFish. Ah, das ist von irgendwas, keine Ahnung, das heißt so Fisch, irgendwie von der Soja-Marke beim Edeka. So Fisch mit V geschrieben. Nicht schlecht, vielleicht so eine Werbeabteilung anheuern. Frischer Fisch, so jeweils mit V geschrieben. Frischer Fisch-Vegan. Was besteht das? Ich habe keine Ahnung, aber auch schmeckt amazing. Und man hat nicht so ein schlechtes Gewissen. Ja. Ja, ich habe es auch schon gegessen. Es schmeckt tatsächlich 1:1 wie Fischstäbchen einfach. Was entweder die Fischstäbchen sehr komisch wirken lässt, oder diese Dinger sind irgendwie, ich weiß auch nicht, wie die das hinkriegen. Ich meine, da ist auch schon Fisch ein bisschen... Fisch so angerieben, ja, das aber wird nicht getötet, sondern nur drangerieben. Also ein bisschen Aroma ist da drin, oder? Glaube ich. Aber wie kriegst du Fischaroma hin? Also, das stelle ich mir schon ein bisschen schwierig vor. Wie du Kirscharoma machen kannst, oder? Das geht schon. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ey, es gibt doch bestimmt irgendwelche Bakterien. Also jetzt mal so, es gibt ja auch Infektionen am Körper, wo irgendwelche Bakterien einen Fischgeruch irgendwo hervorbringen. Und da kann man da bestimmt die Bakterien absondern und in den Fisch sich davon inspirieren lassen. Das wäre extrem eckig. Ey, ganz ehrlich, Gelatine ist auch was zum Antenknochen. Ich weiß gar nicht, was... Ja, finde ich auch eklig, Gelatine. Okay, ja. Aber es gibt noch anderes Zeug. Das vergesse ich auch keine Google-Werte. Wir hatten es gerade schon. Nur deswegen oder auch, weil die einfach schlecht wird, weil du zu viele... Nee, weil ich das Gelatine-Zeug einfach so eklig finde. Okay. Man, ja, das ist was Süßes, aber es besteht einfach aus Schwein. Aus Knochen. Ist es wirklich Knochen? Ist es nicht Fett? Nee. Vom Knochen. Vom Knochen? Ja. Zermahlen und dann... Irgendwie Knochen gekocht und dann da was extrahiert und das ist dann so gelartig und klebt dann und macht dann diese Gummikonsistenz. Haribo macht Kinder froh. Ja. Ich weiß nicht, was ich... Ja. Wollte ich jetzt nochmal gesagt haben. Weil wir werden ja auch gesponsert. Gut, dann lass uns die Woche abschließen, oder? Ja, und würde auch sagen. Zur nächsten Woche kommen. Mhm. Oder wollen wir das Thema des Tages dazwischen schieben? Was ist das Thema des Tages? Hallo? Das war ein Test. Das ist der Sitzkissenverkauf. Ach, der Sitzkissenverkauf. Ich war die erste. letzte Woche war es sehr sonnig, da konnte man gut, aber wir hatten trotzdem eins dabei. Da ging es vielleicht auch noch ohne Sitzkissen. Ja. Aber wenn es so kalt ist, vor allem wenn es dann nass ist, wo sitzt man sich dann hin? Und da so ein Sitzkissenverkauf. Ja, verkaufen, als Geschäftsidee, Startup. Zu machen für die bestimmt 1000 Leute. Ah, ich glaube nicht, dass gerade 1000 Leute in der Mensa sind. Pro Tag. Also, das kriegst du keine 1000 Euro im Umkreis von der Mensa auf Sitzkissen platziert. Oder doch? Nee. Schwierig, aber ich auch über 2 Stunden. Ah, ja, genau. Aber ich glaube, gerade Essen eher so, ich würde sagen, 500 Leute in der Mensa am Tag. 500? Ja. Früher waren es 2000, jetzt 500. Und 500 ist noch hochgeschätzt, würde ich sogar sagen. Okay. Ja, kann sein. Aber ich meine, das muss man natürlich dann gut durchrechnen. Wir verleihen die Sitzkissen für... Ein Euro? Ja, weil das muss schon günstig sein. Was für welche wären das? So Fatboys, so teure? Oder auch so Fatboys. So diese komischen Billo-Sitzkissen mit diesen kleinen Knüdelchen, Kügelchen da drin. Nee, da müssen wir halt verschiedene Produkte anbieten. Es gibt den Fatboy für 5 Euro, so einen ganzen Sitzsack. Mit so einer integrierten Boombox oder so. Ja. Oder so, also Premium mit Massagefunktion. Richtig, richtig. Das wären dann 5 Euro. Es gibt auch den TableMate. Kennt ihr den TableMate? Nee. So eine Werbeshop 24 kann man den kaufen. So ein, kann so ein man Ding, wo man sich so, wo man den so ranschieben kann, wenn man auf dem Sofa sitzt. So ein Tisch auf so Rollen, die aussieht wie so ein Rollator für so alte Leute. Dann kannst du hier aufs Sofa sitzen, an der TableMate, kommt dann an dich ran und dann kannst du perfekt im Sofa essen. TableMate für 2,50. Das ist schon auch cool, ja. Ich würde sagen, dann gibt es auch welche mit so einer Isolierfolie unten dran. Das sind dann die ganz billig, oder? So sensibel sind vielleicht. Ich bräuchte auf jeden Fall sowas. Ja, halt unten so Silber, oben weich, ein Euro. Ja, sowas, genau. Müsste abwischbar sein. Ja. Wegen dem Dreck. Und... Oh, sorry, ich hänge gerade noch in den HSE24-Werbespot, wo doch immer erst gezeigt hat, was alles schief läuft in so grau-weiß. So, oh verdammt, Teller fliegt um, oh nein, das und das. Und dann die Lösung in der Farbe. TableMate! Das wäre schon... Ah, wir können dann noch ein Abo anbieten, damit man regelmäßig... Dass man ein bisschen spart auch, also so eine Goldkarte. Für 2 Jahre, das erste Kissen Jahr. Goldkarte. Ich habe ein bisschen gebangelt. Was wollte ich sagen? Habe ich vergessen. Es ist ein bisschen gebangelt. Gepokert, hochgepokert. Also, weil man weiß natürlich nicht, wie lange gibt es das Essen to go noch in der Mensa. Das also wird eigentlich kein Dauerzustand sein. Aber im Januar bestimmt noch, Februar bestimmt auch. Auch die Geschäftsstätte ist ein bisschen zeitlich sehr begrenzt. Also. Das stimmt, aber vielleicht. Ich glaube, die könnte einschlagen wie eine Bombe. Ich meine, bei schlechtem Wetter, die Leute sind da und die Schlangen reißen nicht ab. Zumal das Sitzkissen mittlerweile so uncool, da hat bestimmt irgendwo noch ein Lager mit 3000 Stück, die er einfach nur loshaben möchte, weil er 3 Jahre zu spät auf den Zug... Kriegst noch Geld dafür, dass du sie nimmst wahrscheinlich. Ja. Okay, gut, dann haben wir das. Cool. Dann brauchen wir noch einen guten Namen für den Pitch an unsere Investoren. Elevator Pitch. Sitzkissen 24. Für unseren Verleih, oder? Ja, für den Verleih. Die Firma braucht ja einen Namen, oder Startup. Sitzrando oder so. Sitzrando. Das ist auch... Oder Pink Seat. Pink Seed, okay, wir sind noch im Brainstorming. Pink Seed. Pink Seed. Oder wenn wir nur so pinke Kissen hätten, das wäre natürlich schon. Hast du jetzt nur Pink Sack hingeschrieben? Nee, das ist Seed. Okay. Falls du meine Schrift nicht lesen kannst. Okay, ich glaube, unter den 3 Kandidaten Sitzkissen vielleicht 24, Sitzerando und Pink Seed gewinnt vielleicht Pink Seed, oder? Kannst du damit leben, dass jetzt der andere nicht genommen wird, Annika? Es wäre okay. Wäre es okay. Also ich gebe Sitzkissen hier leider. Ich hätte halt die Hoffnung, dass bei Lieferando, wenn das jemand googelt, sich verschreibt und dann auf Sitzerando und dann so, Moment, was ist denn das? Ah, man muss natürlich auf die Google-Ability auch achten. Mhm, genau. Und Pink Seed werden erwähnt, obwohl so viele Leute wie unseren Podcast googeln und sich dann mal verschreiben auch. Und es reicht, wenn da 10, 15 Leute mit Pink Seed sitzen. Dann sehen es die anderen, es spricht sich rum, wo gibt's die? Zack, da gibt's die. Ja, perfekt. Das hat schon Potenzial. Dann können wir damit an die Investoren rantreten und dann vielleicht ab, sagen wir so, in 2-3 Wochen sind wir... 30, 40 Kissen können wir anfangen. Sind wir ready? Nach Weihnachten, oder? Vor der Mensa, ihr seht uns dann. Ja, von auch genau, vielleicht irgendwie auch. Es gibt ja auch private Investoren, die Geld kriegen über Weihnachten zufällig so geschenkt. Das kann man dann ja gut investieren ins neue Jahr. Ich meine, neue Vorsätze werden auch noch geschmiedet, kurz nach Weihnachten. Das könnte ich machen. Ja, man kann auch joggen oder mehr Sport machen. Aber man könnte auch einfach mal sagen, ich mache jetzt mal das Startup. Ich traue mich da mal. Stimmt. Und wir haben ja auch Zeit jetzt, weil der Podcast hört ja auf. Genau. Wir brauchen sozusagen eine neue Tätigkeit, die uns so 10 Stunden die Woche auf Trab hält. So. Genau. So viel Zeit, wie wir auch in den Podcast gesteckt haben. Korrekt, ja. Vor- und Nachbereitung. Zumal ist ja auch so, dass die Mensa gerade gar nicht ihre Räumlichkeit nutzen kann. Dann kann man fragen, ob man die als Lage benutzt, weil bei mir ist gerade die Lagerung so. Wo lagert man so viele Sitzkissen? Da könnte man bestimmt irgendwie... Ja, gut, am liebsten in der Garage an. Sagen wir, jede gute Firma muss in der Garage beginnen. Da Apple, passen doch gerade mal 50, nicht mal. Eine Garage, 50 Kissen, ne? Was für Garage denkst du denn? Wir mieten uns eine normale Autogarage. Ja gut, aber wir haben ja nicht nur so Fatboys, sondern auch so ganz dünne. Hey, die sind so groß. Weißt du, so Fußball, was so Leute sich ins Fußballstadion mitbringen. Okay, ich dachte die ganze Zeit an einen Sitzsack. Ja, das ist das Premium-Produkt für die etwas betuchteren Studenten. Ja, ich wollte es nicht aussprechen, aber ja. Weil ich nicht weiß, ob die sich in so einen Sitzsack reinsetzen würden. Ja, wenn wir den Bootsschuh anziehen. Dem Sitzsack. Ja. Aber der hat ja keine Füße. Dann müssen wir einen Sitzsack holen, der Füße hat. Okay. Es gibt ja auch so einen Sitzsack, wo so eine Hand ist, falls ihr das schon mal gesehen habt. Ist es ein Sitzsack oder ein Stuhl? Nee, das ist so ein Sitzsack, wo so eine Hand ist. Und man so eine Riesenhand. Okay. Ich kenne das nur als Handyhalter. Gibt auch, ja, stimmt. Gibt's auch. Das war mal richtig in früher. Wer kauft sich das sowas? Ich hatte mal einen. Aber das war so, als ich noch so Nokia 3330 hatte. Völlig hier. Damals. Das war so eine ganz grazile Damenhand. Ja. Die du nicht für dein Handy nur benutzt hast. Ich war 14. Alle. Da entdeckt man neue Dinge, man probiert das aus. Ja, so war das. Okay, back to business. Montag gibt's das leckere Linsengemüse Schwäbisch mit Wienerle oder Tofuwürstchen und Bauernspätzle. Was sagen unsere Experten dazu? Entsetzte Gesichter? Nee. Ich wundere mich gerade, mein erster Gedanke war, das gab es ja schon erst vor 2 Wochen. Also es ist jetzt nicht so, für das es so viele Essen gibt und es ja pro Tag nur ein Essen gibt, ist die Varietät der Essen insgesamt nicht so hoch. Ja, aber schon insgesamt gerade. Also ich habe auch das Gefühl, es wiederholt sich generell sehr oft alles. Aber das ist kein Nachteil, weil ich sehe da eher einen Vorteil, weil gerade gute Essen angeboten werden. Die kommen häufiger. Teilweise. Und dieses Linsengemüse Schwäbisch empfehle ich auf jeden Fall. Da kann man sich ein bisschen schwäbisch fühlen an dem Tag. Ich empfehle auch aber, Senf mitzunehmen. Und zwar nicht irgendein Senf, hatte ich neulich in der Diskussion bei uns zu Hause, weil ich selber das Gericht gekocht habe. Da passt einfach kein Dijon-Senf dazu zum Beispiel. Und auch kein grober Senf und auch schon gar nicht süßer Senf. Ja, sondern da braucht man klassischen, mittelscharfen Senf. Maike? Schön gelb. Löwensenf? Oder? Zum Beispiel. Auch die Aldi-Billigmarke? Genau, geht auch die Aldi-Billigmarke. Weiß nicht, Kim, wie heißt das? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube schon, oder? Aber das ist, finde ich, ein absolutes Upgrade. Da kann man das Essen von 4 von 5 auf 5 von 5. Ah, okay. Annika, deine Expertise zu diesem Essen? Ich finde es mega geil. Du findest es mega geil? Ja, besonders mache ich fast nie Linsengemüse und das ganze Zeug, weil ist mir schon zu aufwendig. Das ist dir schon zu aufwendig? Das ist mir schon, weil wenn du es real machst, wenn du es mit Fleisch machst, brauchst du ja meistens noch eine Speckschwarte. Das stimmt. Für den rauchigen, das stimmt. Für das Geschmäckle. Und dann musst du ihn gut ziehen lassen. Und das ist aber so, ich sag mal, das schmeckt auch ohne Speckschwarte, finde ich. Schmeckt klar, wenn man es real macht, aber... Ja, genau. Und das ist das Problem. Weil du kannst ja nicht als Schwab da hingehen und es nicht real machen. Ah, okay. Da keepst du deine Roots real. Ja, okay, ich finde es eigentlich relativ einfach zu kochen, weil es ist so ein Eintopfgericht. Ja. Ja, du schnippelst alles in einen Topf, kochen lassen, fertig ist die Sapsche. Ja, an sich ist Bolo ja auch schnell fertig. Bolo finde ich auch ein einfaches Gericht. Wenn man es halt nicht ziehen lässt. Und man muss sich ziehen lassen, das stimmt. Ja, gut. Man muss sich Zeit nehmen, würde ich auch sagen. Nochmal ein bisschen köcheln, nachwürzen. Und ich finde, das Gleiche ist bei dem auch. Beim Linseneintopf. zugeschissen. Aber da muss man ein bisschen abwägen. Okay. Und man halt einfach dann ist auch ja mit 80% zufrieden ist. Auch eine Mensa, weißt du, ist auch eine Mensa. Ich glaube, die lassen das ziehen. Ich glaube, der Mensa, die haben ja Zeit. Könnte vielleicht mal überlegen, wenn man ganz fancy essen möchte, einen Schluck Essig mitzunehmen. Weil man weiß, eigentlich im Mund aufbewahrt. So. Du auch wirklich nein, auch direkt, ist. Direkt, wenn du es von den Mensa-Fragen kriegst, direkt. Ja, muss raus, der Essig. Ja. Oder die haben vielleicht in den Essigkrug da auch stehen und machen die ein bisschen drauf, bei Wunsch. Ich glaube nicht. Aber das ist schon ein Must. Essig ist da ein absoluter Must. Das ist schon ein Must, diese Zutat. Aber gut, ich würde sagen. Was für Essig? Klassiker. Kräuteressig? Apfelessig? Was sagt ihr? Ich mache immer Kräuteressig. Balsamico. Geht auch, ja. Weißer What? Balsamico. Ja. Okay. Finde ich der beste Essig. Okay. Geht. Ich finde so Branntweinessig viel zu hart, Alter. Damit kann man sich auch einreiben. Ich habe mal ein Buch gelesen, da ging es darum, was man alles mit Essig machen kann. Und Leute, man kann wirklich alles mit Essig machen. Mückenstiche, Klo sauber machen, Zähne putzen, bisschen eklig, Haare spülen. Okay. Es tötet alles ab, ne, auch. Ja, und macht alles blitzeblank. Ja, das ist schon krank. Mein Vater hat immer, oder macht wahrscheinlich immer noch seine Salatdressings. In unserem Haushalt war immer mein Vater für die Salatdressings zuständig, kurzer Side-Fact. Und er macht die immer mit Branntweinessig. Und die sind so sauer, Alter. Die kann ich es nicht essen. Ich habe den Salat nicht runter. Boah, ist das sauer. Wird da kein Wasser reingekippt? Doch, schon ein bisschen, aber Branntweinessig ist ja so krass. Okay. Und der macht da nicht weniger als die, keine Ahnung, 2-3 Esslöffel, die man für ein Salatdressing reinmacht, sondern knallt halt den Branntweinessig rein. Der zieht so richtig die Zähne aus dem Mund. Ja, der find's halt geil, glaube ich, aber ich find's viel zu krass. Deswegen immer nur Balsamico, schön den milden, weißen Balsamico. Lecker. Geht auch, ja. Ja. Kann man nach Geschmack variieren. Okay, dann lass uns zu Dienstag gehen. Da gibt's das Rindergulasch, ungarische Art. Oder das Sojagulasch mit Fusilli-Nudeln und Prinzessbohnen. Ja, korrekt. The Princess Bones. The Princess Bones. Weiß jemand denn eigentlich, warum diese Bohnen Prinzessbohnen heißen? Ich glaube ganz ehrlich, das weiß nicht. Und die warum nicht Prinzessin? Die ich heißen immer gedacht, Stangenbohnen. Ich kenne die als Stangenbohnen. Ich glaube, Stangenbohnen sind ein bisschen dicker. Ja, nee, das sind Buschbohnen. Bin mir ziemlich sicher. Weil die sind eher rundlich, sind nicht so flach. Sind die Prinzessbohnen flach? Nee, sind sie nicht. Aber du meinst jetzt die ganz flachen? Nee, ich meine diese, die so rundlich sind. Das sind Prinzessbohnen. Die habt ihr euch doch vorher gezeigt. Ja, jetzt. Warum heißt die Scheiße Prinzessbohnen und nicht Prinzessinnenbohnen? Hast du denn so keinen Wikipedia-Eintrag gefunden? Nee, das nicht. Weil eine Prinzessin sie gefunden hat. Hey, es gibt doch die Prinzessin auf der Bohne. Nee, auf der Erbsen. Ich dachte vielleicht. Ja. Ich glaube, es ist einfach so ein Name, um das ein bisschen aufzuwerten, oder? Wahrscheinlich. Oder eine Zubereitungsart. Nee, das könnte wirklich sein, das ist so ein Aufwertungsname. Man hat gedacht, die Bohne, die ist schon ganz okay, aber sie verkauft sich jetzt noch nicht so gut. Man bringt sie. Weißt du, vielleicht kommt sie auch aus der Stadt Prinzess oder so. Das glaube ich nicht. Hier steht, Prinzessbohnen werden jung gepflückt. Ihre Hülsen sind dann noch zart und fadenfrei. Ah. Besitzen einen runden Querschnitt und schmecken sehr exquisit. Frisch, mit Biss und leuchtend grün. So mögen wir grüne Bohnen. Es ist von der Prinzessbohnenindustrie verfasst, oder was? Prinzessbohne 24. Okay, damit wäre das Geheimnis der Prinzessbohne ja, auch geklärt. Ist ja, safe. Also halt in Sojagulaschart. Mhm. Also das Rindergulasch ist auch geil, aber ich habe ein bisschen Fleischkonsum übertrieben in den letzten Wochen, deswegen Sojagulasch. Und top Essen, ja. Mhm. Fusilli-Nudeln, Prinzessbohnen. Ja. Ich habe doch was noch gefunden, da muss ich noch ergänzen. Und zwar, dass die jung geerntet werden, habe ich ja schon gesagt. Und deshalb werden die als feinere Filetbohne bezeichnet auch. Auch. Sozusagen jung, das ist wie das Kalbsfleisch ist, wahrscheinlich. Ah ja. Wenn du irgendjemand verwirren willst, bei einem Einkaufszettel schreiben, dann schreibst du feinere Filetbohne. Damit er damit in den Einkaufsladen gehen muss und fragen muss. Wo sind die feinen Filetbohnen? Überleg mal, Fusilli-Nudeln, Filetbohnen. Wird sich schon gut anhören. Wird sich schon gut anhören. Dann würden erstmal alle denken, was sind Filetbohnen und dann. Oh, aber dann würden Leute denken, es sind filetierte Bohnen vielleicht. Aber was, wenn wir an der Bohne filetieren? Ist ja schon, also gut, da gibt es noch so Kerne drin vielleicht. Ja. Nur die Kerne der Bohnen. Dann können sie so längs durchschneiden. Längs nochmal halbieren. Okay, Mittwoch. Jo, wir driften ab. Bauchrippenessen, das ist jetzt erst vor 2 Wochen. Gab es auch schon sehr oft. Den Kartoffelspinatauflauf mit Schafskäse und dem bunten Pfannengemüse. Ja. Solide. Solide. Gut zum Tuppern. Gut zum Tuppern. Vor allem das bunte Pfannengemüse, geil. Ja. Machen sie knackig, frisch, fresh. Ich glaube, das ist so eine Überraschung bei dem Essen. Ja. Das hat immer nicht so auf dem Schirm. Kein TK-Shit. Dass das so gut wird. Ja, das ist gut. Das ist auch, es gab das mal in einer abgewandelten Form. Da war noch so eine weiße Soße dabei. Ich weiß nicht, ob die diesmal dabei ist oder nicht. Die weiße Soße würde ich meiden, aber das kann man essen. Ja, da bin ich voll bei dir. Ich finde Kartoffeln und Schafskäse ergänzt sich immer richtig gut. Ich glaube, Schafskäse kann man fast überall kann man drauf machen. Kann man überall auch drauf machen. Aufs Rührei. Ja, doch. Aufs Rührei. Ja. Machst du klein und bevor es irgendwie hart ist, machst du es noch rein und dann drehst du es noch ein paar Mal um und dann wird es schön weich. Oh, yeah. Aber Schafskäse hat ja schon auch immer so eine Säurenote, die dann da mit reinkommt. Ja. Und das muss schon passen. Und zum Rührei? Ich finde schon auch, dass Schafskäse echt zu sehr, sehr vielen Dingen passt. Ich meine, du könntest das sogar süß essen. Okay, das finde ich jetzt crazy irgendwie. Mit Honig. Okay, nee. Geht schon klar. Kann man, ja. Muss man aber nicht. Muss man nicht. Ich finde es geil. Donnerstag. Gibt es einen absoluten Klassiker? Die Schupfnudel-Gemüsepfanne mit Rahmsoße und den Regen. Ist die Rahmsoße die weiße Soße? Nee. Die Rahmsoße ist die bräunliche Soße. Hellbraun. Ach, leider ist das ein Essen, das ich nicht gut finde. Nicht? Nee. Ich habe es mir mal voll schrecklich vorgestellt und dann habe ich eigentlich durch dieses Essen meine Zuneigung zu Schupfnudeln wieder gefunden. Ja. Davor habe ich nämlich nur Schupfnudeln mit Sauerkraut gern gegessen und sonst fand ich das irgendwie komisch. Aber da? Aber das ist auch der Real Way, oder? Mit Sauerkraut. Ja, und Schupfnudeln dann einfach ohne ist irgendwie, weiß nicht. Hatte ich Angst, aber dieses Gericht hat mir die Angst genommen, aber ich habe es zu Hause noch nicht nachgekocht. Aber fandst du nicht, dass die Schupfnudeln da vielleicht zu wenig angebraten waren? Also bei mir waren die knackig. Waren die knackig? Ja. Da ist aber eine extraordinäre Person in eine Portion gekommen. Ja. Oder eine Verschlafene, die ist irgendwie so, oh scheiße, ich hätte nur 5 Minuten rein, jetzt war ich kurz weg. Ja, aber das sollten sie mal wieder machen. Ich finde, man findet immer so 1-2 knackige Schupfnudeln in dem ganzen Essen. Über die freut man sich richtig, aber der Rest ist irgendwie völlig unangebraten. Und ich sag mal, das Geheimnis der Schupfnudeln ist schon die Kruste. Die muss da rein. Macht schon was aus, auf jeden Fall. Die muss da rein. Für mich ist auch so ein bisschen das Geheimnis, wie viel Kartoffel da drin ist. Es gibt ja auch so Schupfnudeln, die du kaufen kannst, da ist nicht Kartoffel die erste Zutat in der Zutatenliste. Sondern Weizenmehl, glaube ich. Echt? Ja, das ist dann eher so quasi so richtige Nudelbasis und dann aber noch so ein bisschen Kartoffel mit drin. Ah, okay. Das ist interessant. Und die Kartoffel, die zermatschte, gekochte Kartoffel in der Schupfnudel, die macht das ja so geil feucht in. Ja. Und die Kombination mit dem Angebratenen, das ist, glaube ich, das, was du so lecker findest. Ja. Es ist auch einfach, Kartoffel ist ja an sich ein sehr schwaches Gemüse, sage ich jetzt mal. Schwach. Wieso denn schwach? Aber erst mit einer Kruste wird es zu einem starken Gemüse. Geschmacklich. Ach so. Sozusagen auch bei Bratkartoffeln. Genau, das ist ja das Geheimnis der Bratkartoffel. Okay, und dann wärst du absoluter Gegner von Kartoffelbrei. Ich muss sagen, ich war lange Zeit Gegner von Kartoffelbrei, habe aber jetzt erst am Samstag einen geilen Kartoffelbrei gegessen. So ein bisschen italienisch gemacht, mit Olivenöl, getrockneten Tomaten, Basilikum, Pinienkern. Das klingt spannend. Das war geil, ja. Kann man übrigens auch wieder ein Schafskäse unterbringen im Kartoffelbrei? Das ist richtig, ja. Das wäre vielleicht auch ein, sag ich mal, subtiler Hinweis für eine neue Essensidee. Was denn? Das, was du gerade gesagt hast. Kartoffelbrei, mediterran mit Olivenöl, getrocknete Tomaten, vielleicht ein bisschen Schafskäse, Basilikum. Aber was ist die Hauptzutat dann? Das ist die Frage. Das bunte Pfannengemüse. Das bunte Pfannengemüse, okay. Aber ich glaub, das könnte gut passen. Das könnte gut passen, aber da fehlt, glaube ich, der Mensa noch die Hauptzutat. Tofutale. Gut, daher haben wir es gequetscht. Den Vorschlag schicke mal ab. Wie heißt das Essen? Kartoffelbrei mediterran. Kartoffelbrei Gemüse Tofutal. Ja. Ja. Okay, geil, wir haben neues Essen kreiert. Ja. Ja. Okay, last but not least haben wir den Freitag mit Kabeljau mediterran MSC oder Zucchini mit Ratatouille-Füllung, Zitronensoße, rote Beete-Couscous und Brokkoli-Gemüse. Wow. Der Fisch ist wieder back. Am Freitag. Fisch ist back in town und es ist der edelste Fisch, den es, glaube ich, in der Mensa gibt. Ja. Der Kabeljau. Kabeljau schon, kann man auch eher mit okayem Gewissen essen, weil er nicht so überfischt ist. Ist ja nicht so überfischt. Kabeljau vom Nordatlantik ist, geht noch klar. Ist okay, ja. Im Vergleich zu Seelachs aus norwegischem Dings, ja. Wie sagt man da? Also, oder richtig, du meinst richtigem Lachs. Oder richtigem Lachs, ja. Ja. Ich glaube, Seelachs gibt es wie Fisch im Meer. Okay. Naja. Ja. Oder Thunfisch zum Beispiel. Thunfisch ist ganz schlecht, glaube ich. Genau. Aber Kabeljau ist ja auch ein recht teurer Fisch, oder? Schon edel. Ich meine, es geht auch Richtung Weihnachten. An dem Tag sind es dann noch 13 Tage bis Weihnachten. Vielleicht ist es schon ein kleiner. Ist ja nicht freitags auch immer so Fischtag bei den Christen? Das korrigiert mich jetzt, wenn ich falsch bin. Ich habe keine Ahnung. Hast du korrekt? Bist du nicht christlich aufgewachsen? Nein, natürlich. Bibelfest. Nicht. Überhaupt nicht. Okay. Deswegen aber die haben irgendwas mit Fisch und so und sind. Keine Ahnung. Okay. Ja, der Fisch war auch immer ein Standard am Freitag. Aber der wurde ja dann durch das To-Go so ein bisschen gelockert, genau, ja. Diese feste Instanz auch, der Milchreis. Ja, das stimmt. Wo ja, ist der Milchreis? Ist einiges ja, habe ich mich gegangen. Auch gefragt, weil jetzt muss ich mal für den Milchreis einstehen. Oh. Und zwar fand ich den eigentlich immer ganz geil, weil das das Essen war, was meine Kinder in der Mensa auch gegessen hat. Die kannst du nämlich nicht locken mit irgendwelchen Kartoffelspinatauflauf oder Linsengemüse oder... Und Schupfnudeln? Schupfnudeln, ja. Wenn man die so ein bisschen... Ja, die wären okay, weil man kein Gemüse dran macht. Also... Oh. Schwierige. Ihr wisst, wie Kinder essen. Aber warum ist das eigentlich so? Warum sind Kinder da so empfindlich? Also es muss ja irgendwo herkommen, diese Abneigung gegen Gemüse. Ich habe keine Ahnung. Das muss man doch irgendwie, kann man das nicht besser verkaufen irgendwie. Als Spaßgemüse? Als Spaßgemüse. Jetzt durch diese komischen Figuren, Chicken Nuggets, die dann aussehen wie Dinos, oder denkst du, wie genau, so muss man das doch verkaufen. Aber das ist ja ein Chicken Nugget. Ja, und okay. Macht man da einfach so ein Aber Gemüse es gibt auch so Mami-Gruppen, wo du dann so lecker essen, voll schön hin... machst und dann stichst du so ein Brot aus und so ein Käse in eine Smiley-Form und tust so Tomaten als Augen und eine Selleriestange als Mund und dann denke ich, nö. Das ist nämlich richtig, ich bin bescheuert. Gerade mal so geredet. Aber ja, ich finde es richtig schade, dass es den Milchreis irgendwie, weil das haben die Kinder runtergezogen. Und da waren die danach auch satt, aber wenn ich irgendwie was anderes versucht habe, das habe immer nur ich gegessen und das war dann schon eine traurige Geschichte. Also ich finde es komisch, ja. Aber gut. Unerklärlich vielleicht. Hey, hier gibt es wirklich nicht so Kindergerichte. Kinder stehen ja immer so auf Pizza. Nudeln mit Tomaten. Pizza gibt es eigentlich nie. Einmal im Bistro, nee, nicht im Bistro, im Pavillon konnte man ja lange auch Pommes immer sich holen noch. Ja, stimmt. Das war so ein Notnagel wahrscheinlich. Wenn die absolut keine Ruhe geben, dann wäre gut, dann holen wir noch die Pommes. Aber darf man sich auch nicht immer breitschlagen lassen? Ich glaube, also das ist ja auch nicht, oder? Ich bin nicht den Gang extra gegangen, weil du musst ja die Kinder allein in diesem Getummel lassen. Und die kannst du ja immer. Ja, aber die haben ihre. Die laufen dagegen Leute, die ein Tablett haben. Und weil die Leute ja nicht auf einen Meter Kinder auch achten, sind die irgendwie. Stolpern die dann drüber zum Worst Case und alles fliegt rum. Also, es war irgendwie schon immer ziemlich stressig. Und ich finde auch die Kinderecke in der Mensastraße echt nicht so schön eingerichtet. Das ist eigentlich nur so eine Halle mit paar Sachen dahin gewürfelt. Und so, hier ist die Kinderecke. Und in der Nähe vom Fahrstuhl. Das war praktisch, weil auch der Fahrstuhl gläsend ist und Kinder stehen mega drauf zu gucken, wie sie von einer Etage auf die andere fahren. Ja, das glaube ich. Durch das Glas durch. So, wow. Das war das einzig Coole, sodass man sie auch wieder rauslocken oder reinlocken konnte in die Mensa. Das Mensa-Essen nicht so für sich sprach. Außer es gab Milchreis. Okay. Was hältst du von Leuten, die sich gerne in die Kinderecke sitzen, obwohl sie keine Kinder haben? Ich finde es voll in Ordnung, weil sie können sich hinsetzen, wo sie wollen. Aber sie müssen dann auch damit klarkommen, wenn die Kinder da rumnerven. Radaumarm. So wie die da draußen. Radatz. Ja, hier ist gerade auch Radatz vom Fenster. Okay, ja. Dann vielleicht zum Essen die Alternative zum Kabeljau. Die Zucchini mit Ratatouille-Füllung finde ich immer noch sehr dubios, weil Ratatouille besteht doch auch aus Zucchini. Yeah. Das ist quasi Zucchini mit Zucchini gefüllt. Ja. Interessant. Aber noch Aubergine. Und Aubergine ist auch noch drin. Also ein bisschen Peter Frage ist dann, wie die Anteile sind. Also wie die Zucchini. Noch mehr Zucchini in der Zucchini. Ich glaube, die Zucchini-Anteile sind immer recht dominant, fand ich, im Mensa Ratatouille. Also das ist eher, boah, das Hättest ist schwierig. Hättest du dir da lieber eine Aubergine gewünscht? Weil ich finde, gefüllte Aubergine hat auch... Ja. Ich hätte mir gerne diese Aubergine, die es gab, die gebratene Aubergine, die gebackene. Gefüllte Kartoffel. Nee, da muss auch nichts gefüllt werden mit irgendwas. Hau einfach die gebackene Aubergine raus und das sind alle glücklich. Zitronensauce ist top. Die kann man wirklich essen. Rote Beete, Couscous auch. Und das Brokkoli-Gemüse wird wahrscheinlich ein bisschen zu weich gekocht sein. Nein. Das weiß Nein. Ich. Ach nee, das meine ich, oh, das wäre schade, nein. Ja. Das war so, no. No. Warum? Ich traue es dem zu, dass die das al dente. Ich finde oft, das auch in na, guten Restaurants, falsch gesagt, aber ich sag mal, wenn man jetzt bei so einer Hochzeit essen geht oder zum Geburtstag ins Landgasthaus Weber, dann ist da der Brokkoli immer so verkocht, dass du denkst, was ist das? Ja. Okay. Und der das, muss ich nehme aber nie Brokkoli bei solchen Veranstaltungen. Ja, das ist ja immer so ein bisschen Gemüse. Da gibt es dann, meist holt man sich ja aus so einem Behälter so das Gemüse raus. Ach so, du meinst so Catering. Genau, und da ist das ganze Gemüse immer brutal verkocht. Das liegt, glaube ich, daran, dass die so lange warm halten. Meinst du? Ja, und dann gart der zu lang durch. Das kann sein, ja. Aber das unterscheidet halt gutes Catering von einem nicht so guten. Ja, da muss man das halt à la minute machen. Wie der Koch sagt. Im Busle noch, so eine Gasflamme. Weil, also das ist schon wichtig, da Brokkoli ist ein geiles Gemüse. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall in der Top 5 Gemüse. Aber es muss halt Knack haben. Ja, das stimmt schon. Ja, bin ich voll dabei. Ich habe das früher auch nie gemocht, als Kind. Bei mir war dann immer das Credo, ich brauche auf jeden Fall Schmelze. Ah, Schmelz auf dem Brokkoli. Was ist Schmelz? Ist so Butter oder Butter mit Semmelbrösel. Und der Pfanne so ein bisschen und dann drüber. Braun gemacht. Dass es schön fettig ist. Und dann hat der Brokkoli nicht mehr so nach Brokkoli so stark geschmeckt. Und dann war es okay. Dann habe ich dann immer die paar Röschen da schnell gegessen und dann war es gebongt. Ja, nice. Juti, guti. Dann sind wir doch für heute fast durch. Bleibt nur noch die eine und alles entscheidende Frage. Ob ich noch eine Frage habe? Ja, Nein. danke, dass du es vorwegnimmst. Aber du kannst auch noch was fragen, wenn du möchtest. Es gibt eigentlich noch eine Frage an dich, aber. Ach so. Na, hau raus. Kennt ihr irgendein Rezept mit Selleriestangen? Wie meinst du? Ja, weil ich habe. Staubsellerie. Genau, weil ich habe noch voll viel, aber ich habe keine Ahnung, was ich mit dem mache. Bolognese? Habe ich schon da gemacht. Hast du schon gemacht. Ja. Du könntest halt in jeden Eintopf reinmachen. Ja. Zum Beispiel Erbseneintopf. Linsen. Linsen mit Spätzle kannst du eigentlich kann's nicht, aber kann man schon kann reinmachen. Kann man schon machen. Salat einfach, mache ich manchmal, pur, roh. Das ist super freaky. Das ist schon geil. Aber muss man Sellerie mögen. Du kannst dir auch einen geilen Dip machen, zum Beispiel einen Hummus und dann den Sellerie so damit essen. Geht auch. Ja, weil der ist schon langsam, der ist schon ein bisschen triebert. Ist ja schon ein bisschen läpschig. Ein bisschen Holz, oder? Dann muss man ihn eigentlich kochen, sonst schmeckt er nicht mehr. Meistens kann man den irgendwie noch, weil... Schwierig, ich bin da jetzt ganz unglücklich, aber der hat halt einfach 2,50 € gekostet. War schon mal Natura shoppen? Nee, im Edeka. Ah, Edeka. Die Faulheit hat gesiegt. Und deswegen wäre es super schade, den verkommen zu lassen. Das stimmt, ja. Ja. Okay, und jetzt die Frage an dich. Die Frage ist natürlich, Simit oder Fladenbrot? Was ist besser? Weißt du, dass ich gar nicht weiß, was war das Fladenbrot? Fladenbrot weiß ich Bescheid. Simit ist der Sesamkringel. Ach so, der komische Bagel. Der komische Bagel. Ja, ist ja nichts. Nicht beeinflusst. Was ist denn dieses Knusprige, was ich Das ist Papadam. Ah, okay. Also die Frage war, Simit oder Fladenbrot? Ist Simit nicht immer ein bisschen zu trocken? Das musst du entscheiden. Wir wollen jetzt Simit oder Fladenbrot. Okay, ich nehme auf jeden Fall Fladenbrot, weil das kennen. Das andere ist irgendwie komisch. Aber das war die falsche Antwort. Kann jetzt gehen. Wir nehmen jetzt nochmal neu auf, ohne dich. Nee, ich meine, es gibt die Meinungen sind geteilt. Auch innerhalb des Podcast-Teams gibt es verschiedene. Ja, aber das ist doch auch voll schön, weil dann, wenn es Simit gibt, können die anderen vielleicht davon profitieren. Man gibt es denen. Okay, oder gibt es... Nee, okay. Im Mensa-Team wird sich nichts geschenkt. Eiskalte Konkurrenz. Weil ich vergesse auch immer mit dem Brot zu dippen und so. Und stimmt, ich glaube, ich habe dein Simit immer bekommen, nämlich wenn es Simit gab. Oder auch dieses Patapan oder was. Auch das Papadam wurde irgendwie schon mal... Wir können nur mal so ein Glossar erstellen von den verschiedenen Beilagen. Ja, so ein Wiki-Eintrag. Bananenbrot. Was gibt es in der Mensa für Simit, Beilagenbrot? Moment, es gibt Bananenbrot. Baguette. Gibt's Bananenbrot in der Bensin? Nee. Naan. Naan. So ein fluffiges indisches Brot. Nein, keine Ahnung, was ist jetzt das Naanbrot? Naan ist dieses etwas lätschigere, sehr fettige, in Fett ausgebackene. Das hast du bestimmt schon mal gegessen. Ja. Ja. Interessant wäre tatsächlich mal dieses Graubrot, Mischbrot. Was gibt's noch? Landbrot? Nee, gibt's Bauernbrot. Nicht. Bauernbrot, das sind die drei. Die mal zu unterscheiden. Was für Unterschiede gibt's da? Ich glaube nämlich fast keine, außer den Namen. Ist alles das gleiche trockene Brot von Fußball gestern. Ist nicht immer trocken. Ist ganz gut. Okay, dann nehme ich das zurück. Tut mir leid. So, okay. Dann haben wir's, oder? Ja. Dann wünschen wir euch noch einen schönen restlichen zweiten Advent. Nikolaus, ist heute, oder? Ja, geht die heute online? Ja, klar. Und direkt. Ach so. Zack, zack, bum, bum. Ja, dann wünsche ich euch eine schöne nächste Woche. Lasst euch nicht anschneiden. Macht's gut. Ciao. Okay, ciao.